Доброе утро. Schönen guten Morgen. Если ты еще не успел поприветствовать своего соседа, wenn du noch nicht geschafft hast, deinen Nachbarn zu grüßen, можешь на расстоянии поприветствовать его. Kannst du das jetzt auf Entfernungen das tun? Благословите друг друга. Segnet einander. Как хорошо быть в Божьем присутствии. Es ist so wunderbar, in Gott seiner Gegenwart zu sein. Мы продолжаем говорить на тему «Избран». Wir machen weiter mit unserem Thema «Auserwählt». И в прошлой неделе мы слышали, und letzte Woche haben wir gehört, что Бог избрал нас из мира, dass Gott uns aus dieser Welt auserwählt hat, berufen hat, и Он призвал нас жить в Своем присутствии, und er hat uns dazu berufen, in seiner Gegenwart zu leben. Он ведет нас к злачным пажитям, er führt uns zu den grünen Weiden, и дает нам жизнь с избытком, und gibt uns ein Leben im Überfluss. Мы говорили о том, wir haben davon geredet, что значит выйти из этого мира, was das zu bedeuten hat, aus dieser Welt rauszugehen, и какие последствия для христианина, когда он живет двойными стандартами. Und was für Folgen hat das für einen Christen, der doppelte Standards lebt? Еще помните? Könnt ihr euch noch erinnern? Okay. Один парень очень не хотел служить Богу. Ein junger Mann wollte sehr eifrig Gott dienen. Но его очень привлекал еще мир. Aber die Welt hat ihn immer noch angezogen. И он приходит к пастору. Und so kommt zu seinem Pastor. Er говорит, пастор. Und sagt, Pastor. Скажите. Sagt mir bitte. Обязательно ли отречься от мира? Muss man unbedingt sich von dieser Welt lossagen? Пастор говорит ему. Pastor sagt ihm. Успокойся, дорогой. Entspann dich, mein Lieber. Если ты начнешь жить действительно по-христиански, wenn du tatsächlich anfängst, wirklich christlich zu leben, тогда мир сам отречется от тебя. Dann wird die Welt selber sich von dir lossagen. Скажи громко аминь. Sag mit mir laut amen. Okay. Okay. Okay. Моя тема сегодня. Mein Thema ist heute. Решение без сожаления. Entscheidung ohne Reue. И нам всем в жизни приходится принимать множество решений. Und wir müssen alle in unserem Leben eine Vielfalt von Entscheidungen treffen. И я сейчас не говорю о том, ich rede jetzt nicht davon, что тебе надо принять решение, какое сегодня платье утром одеть. Dass du heute in der Früh eine Entscheidung treffen musst, was du für ein Kleidungsstück heute anziehen sollst. Или что тебе на ужин кушать. Oder was du Abendessen sollst. Нет, мы сейчас будем Nein. говорить о тех решениях, wir werden heute von diesen Entscheidungen reden, которые могут изменить твою жизнь, die dein Leben verändern können. Некоторые действительно могут полностью все поменять. Denn manche können tatsächlich dein Leben komplett verändern. Знаете, и не всегда наше решение бывает со знаком плюс. Und wisst ihr, unsere Entscheidungen sind nicht immer positiv für unser Leben. От любого решения бывают последствия. Von jeder Entscheidung gibt es Folgen. Если ты хочешь принимать максимально правильное решение, wenn du es dir wünschst, maximal gute Entscheidungen treffen zu können, тогда советуйся с Богом. Dann beratschlage dich mit Gott. Богу нравится, когда мы советуемся с ним. Gott gefällt es, wenn wir bei ihm einen Rat einholen. Давайте мы прочитаем из Псалма 31:8. Lass uns mal aus dem Psalm 32:8 rauslesen. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою. Ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen. Вот когда мы искренне в своем стремлении, also wenn wir richtig in unserem Streben sind, исполнить Божью волю, wollen aufrichtig seinen Willen erfüllen, тогда мы ставим Божье желание над своими. Dann stellen wir Gott seine Wünsche über unsere. И когда мы советуемся с Богом, und wenn wir uns mit Gott beratschlagen, когда мы просим у него мудрости, wenn wir um Weisheit bei ihm bitten, он помогает нам принимать правильное решение. Er hilft uns, richtige Entscheidungen zu treffen. Знаете, я всегда говорила, wisst ihr, ich habe immer wieder gesagt, что в жизни есть три самых важных ключевых решения. Dass im Leben drei wichtigste Schlüsselentscheidungen gibt. Это первое, выбор, посвятить ли свою жизнь Богу. Das erste ist die Entscheidung oder die Wahl, sein Leben Gott hinzugeben oder nicht. Затем это выбор супруга. Das zweite ist die Wahl vom Ehepartner. И третье, это выбор профессии. Und das dritte ist die Wahl des richtigen Berufs. Und от этого как бы зависит потом дальнейшая твоя жизнь. Von dem hängt praktisch dein weiteres Leben ab. Ну, конечно, тебе приходится принимать и другие решения. Natürlich bist du auch dazu genötigt oder du musst verschiedene Entscheidungen treffen. Ну, давайте посмотрим, какие решения благословляет Бог. Lass uns mal schauen, welche Entscheidungen Gott segnet. Первое. Das erste. Он благословляет те решения, segnet die Entscheidungen, которым подталкивает тебя сам. Zu denen dich selbst hinbringt. Например, вот так было в моей жизни. Zum Beispiel, das war genau in meinem Leben so. Я была однажды на одной конференции. Ich war mal auf einer Konferenz. И там был один пророк. Es gab dort einen Propheten. Американец. Ein Amerikaner. И он многим пророчествовал. Er hat vielen prophezeit. Ну, как-то люди молились с ним. Die Menschen haben gebetet mit ihm. Но мне пророчества не было. Aber ich hatte keine Prophetie bekommen. И я как-то даже не особо искала этого. Und ich habe auch nicht besonders danach gesucht. И вот уже была пауза. Und so kam es langsam zur Pause. И я стою там, разговариваю с другими людьми. Und stehe dort in der Pause und rede mit anderen Menschen. И ко мне подходит переводчица этого пророка. Und zu mir kommt die Übersetzerin von diesem Propheten. И говорит мне: «Слушай, Бог хочет тебе что-то сказать». Und sagt zu mir: «Hör zu, Gott möchte zu dir etwas sagen». Пойдем со мной. Komm mit mir. И она приводит меня к этому пророку. Sie bringt mich zu diesem Propheten. И этот пророк начинает мне пророчествовать. Und dieser Prophet fängt an, mir weiszusagen. И он рассказывает мне мои тайны. Und er erzählt mir meine Geheimnisse. Знаете, тайны — это тот, кто ничего не должен, никто не должен это знать. Wisst ihr, die Geheimnisse ist ja das, was niemand eigentlich wissen sollte. И он рассказал мне такие вещи. Und er hat mir solche Dinge erzählt, которые я никогда никому не рассказывала. Die ich niemals und niemanden erzählt habe. И я знаю, что для меня это было важно. Und ich weiß, dass es für mich sehr wichtig war, чтобы я осознала, dass ich erkenne, что Бог, Он свидетель моей жизни, dass Gott ein Zeuge von meinem Leben ist, что от Него не сокрыто все тайное, dass von ihm nichts verborgen bleibt, что в моем сердце, alles Verborgene, was in meinem Herzen ist, мои помышления, meine Gedanken, meine Motive, мои намерения, alle meine Absichten, мои пути, meine Wege, перед Богом открыты. Sie sind vor Gott offenbar. И вот когда я это осознала, und als ich das erkannt habe, потом этот пророк мне говорит, dann sagt dieser Prophet zu mir, пиши книгу. Schreibe ein Buch. Что? Was? Я? Ich? Книгу? Ein Buch? Знаете, я чуть не рассмеялась. Wisst ihr, ich bin beinahe im Lachen ausgebrochen. Я, знаете, я вам честно скажу, чтобы не очень вдохновило такое послание. Wisst ihr, ehrlich gesagt, hat das mich nicht so sehr inspiriert, diese Prophetie. Это ж какой труд? Was für eine Arbeit steht dahinter? Потом, надо что-то умное написать, да? Dann musst du ja auch etwas Vernünftiges, Kluges reinschreiben. Не просто там воду на киселе лить. Also nicht nur irgendein Quatsch oder irgendwas, was den Mensch nicht versteht. Это ж сколько времени надо на это? Wie viel Zeit braucht man dafür? И кроме того, знаете, ну как бы сейчас каждый пишет что-то там, пытается что-то писать. Und dabei schreiben so viele Menschen Bücher. Да, и ну как бы я не напишу ничего нового, да? Also so ungefähr, ich werde nichts Neues aufschreiben. Ну, понимаете, плоть, она всегда ищет оправдание. Ihr versteht, dass das Fleisch immer nach den Rechtfertigungen sucht. И я прихожу домой. Und so komme ich nach Hause. Рассказываю своему мужу об этом. Erzähle meinem Ehemann davon. Ну, как бы так осторожно посмеиваюсь, как Сара, знаете, да? Und lächel so vorsichtig, so wie die Sarah. Но Бог-то рассказал мне все мои тайны. Aber Gott hat doch alle meine Geheimnisse mir erzählt. Значит, это было от Бога. Dann ist es doch von Gott. Я рассказываю мужу. Und so erzähle ich das meinem Mann. Слушай, ну как-то вот не понимаю я этого, ну как-то не про меня это. Hör zu, ich verstehe das irgendwie nicht. Das ist irgendwie nicht über mich. Знаете, как хорошо, когда мужья тоже поддерживают своих жен, а не только жены мужей. Wisst ihr, es ist gut, wenn die Ehemänner ihre Ehefrauen unterstützen und nicht immer nur Ehefrauen die Ehemänner. А мне когда говорят, да попробуй, что ты прям. Und dann sagt er zu mir, probier doch, was verlierst du dabei? И, в общем, я решила попробовать. So habe ich beschlossen, das zu probieren. Результат вы знаете. Результат kennt ihr ja bereits. И знаете, что еще удивительно? Und wisst ihr, was seltsam ist oder wunderbar? Да, что мне не пришлось обивать пороги издательств. Wisst ihr, ich war nicht dazu gezwungen, die Türen zu putzen, also die Türklinken zu putzen bei den anderen. Потому что найти издателя, который будет сам распространять твою книгу, это почти нереально. Denn einen Verleger zu finden, der selbst dein Buch auch weiter vertreibt, ist fast unmöglich. А мне самой распространять было вообще негде. Und ich wusste nicht, wo ich mein Buch vertreiben sollte. Да, но Бог даже об этом позаботился. Aber Gott hat sogar dafür gesorgt. Знаете, когда Бог хочет, чтобы ты что-то сделал, wisst ihr, wenn Gott möchte, dass du etwas tust, тогда Он а ты при этом слушаешься его, und dabei hörst du auf ihn, тогда он устраивает все для этого. Dann richtet er absolut alles dafür ein. Твоя задача просто быть послушным. Deine Aufgabe ist dabei, auf ihn zu hören. Второе. Das zweite. Решение, которое благословляет Бог. Die Entscheidungen, die Gott segnet. Это те, которые основаны на Его Слове. Das sind diejenigen, die auf seinem Wort basieren. Когда я стала верующей, als ich gläubig geworden bin, я очень полюбила такого проповедника. Ich habe mich verliebt oder ich habe gemocht einen Prediger. Джимми Свагерт его звали. Da hieß Джимми Свагерт. Он был просто огонь. Er war einfach nur Feuer und Flamme. И вот он рассказывает. Und so erzählt er. Как однажды его позвали на одну вечеринку. Als er zu einer Abendparty eingeladen war. Голливудским звездам. Zu den Hollywood-Sternchen. Ну, и он как бы не, ну, не знал, да, идти, не идти, вроде как бы ничего там не потерял. Und er wusste nicht, ob er hingehen soll oder nicht, weil er hat eigentlich dort nichts verloren. Und so hat er angefangen zu beten. Er hat sich plötzlich erinnert, dass er ein bekannter Prediger ist. Und dann begann er zu beten. Gott, gib mir bitte die Möglichkeit, über dich denen zu sagen. Und so ging er zu dieser Party. Da sind alle tanzen. Dort sind alle so coole Leute. Na, а он все молится. Und er betet und betet. Бог, дай мне возможность рассказать им о тебе. Gott, gib mir die Möglichkeit, über dich ihnen zu erzählen. А возможности все нет и нет, нет и нет. Aber es ergibt immer noch keine Möglichkeit dazu. И вот тогда он говорит. Und dann sagt er, Бог, Gott, если ты мне не даешь эту возможность, wenn du mir diese Möglichkeit nicht gibst, тогда я беру ее сам. Dann nehme ich sie mir selbst. Он подошел к роялю. Dann ging zu dem Klavier. И он начал играть. Und dann fing an zu spielen. И в этот момент Дух Святой сошел на это, на присутствующие. Und in diesem Moment kam der Heilige Geist auf alle Anwesenden. Und была тишина. Es herrschte eine Stille. Кто-то начал плакать. Jemand begann zu weinen. И что-то начало происходить там. Und etwas begann dort zu geschehen. И он рассказывал, und er erzählte, что потом одна женщина из этих голливудских stars, dass eine von diesen Hollywood-Sternchen, eine Frau, да, она приходила к нему, sie kam zu ihm, и говорит, und sagt zu ihm, я прихожу домой, ich komme nach Hause. И я стою часами под душем и пытаюсь смыть вот всю эту грязь, которая налипла к моей душе. Ich stehe stundenlang unter der Dusche und versuche diesen ganzen Dreck, was an mir haftet, wegzuspülen. Но ничего не получается. Aber es gelingt mir nicht. Что мне делать? Was soll ich tun? Тогда Джимми Свагерт ей говорит. Dann sagt ihr der Джимми Свагерт. Только кровь Иисуса Христа может омыть тебя от твоих грехов. Nur das Blut Jesu kann dich von deinen, von diesem Dreck und von deinen Sünden reinmachen. И она приняла Иисуса в свое сердце в тот день. Und sie hat Jesus an diesem Tag angenommen. Знаете, нам не надо ждать, пока грянет гром с неба. Wisst ihr, wir müssen nicht darauf warten, bis ein Blitz einschlägt vom Himmel. Na, и Бог таким голосом тебе говорит: иди. Und Gott würde dir so mit so einem, so einer Stimme sagen: Komm, geh jetzt. Правда? Nicht wahr? Мы знаем из Библии, wir wissen aus der Bibel, что Божья воля в том, dass Gottes Wille, чтобы все люди спаслись, ist, dass alle Menschen gerettet werden. А чтобы они спаслись, und damit sie gerettet werden, им надо хотя бы услышать Евангелие, müssen sie wenigstens vom Evangelium etwas hören können. А чтобы они услышали, und damit sie es hören können, надо, чтобы кто-то им рассказал, muss es jemanden geben, der ihnen das erzählt. Ну, все логично, правда? Also alles ist logisch, nicht wahr? Поэтому делись своей верой. Deswegen teile deinen Glauben. Расскажи, кто такой Иисус. Erzähle, wer Jesus ist. И что он сделал для тебя лично. Und was er persönlich für dich gemacht hat. Окей, третье. Das dritte? Решение, которое благословляет Бог. Entscheidungen, die Gott segnet. Это решение, das sind Entscheidungen, которые служат достижению Его целей. Die dazu dienen, seine Ziele zu erreichen. Я вспоминаю еще одного проповедника. Ich erinnere mich noch an einen Prediger. Вы, наверное, его даже слышали, знаете. Vielleicht habt ihr schon von ihm gehört oder может kennt быть, ihn schon. Поддерживали даже финансово. Vielleicht sogar habt ihr ihn finanziell unterstützt. Это Reinhard Bonnke. Das ist der Reinhard Bonnke. И когда он был молодым, als er noch jung war, он ночью хотел служить Богу. Er wollte so sehr Gott dienen. И однажды во сне Бог показал ему Африку, омытую кровью Иисуса. Und eines Nachts hat Gott ihm einen Traum geschenkt, und dort sah er die Afrika, die durch das Blut Jesu gereinigt wurde. И Бог ему говорит: иди туда и спасайте народы. Und Gott hat zu ihm gesagt: geh dorthin und rette diese Völker. Ну, знаете, у молодых людей вообще-то как бы другие интересы. Wisst ihr, eigentlich haben die jungen Leute ganz andere Interessen. Но Reinhard так сильно любил Бога. Aber der Reinhard liebte so sehr Gott. И он действительно хотел свою жизнь полностью посвятить ему. Und er wollte tatsächlich auch sein ganzes Leben ihm hingeben. Хотя вот это решение было для него нелегким. Obwohl diese Entscheidung ihm nicht leicht fiel. Но он послушался Бога. Hat er trotzdem auf Gott gehört. Знаете, в результате его решения. Und wisst ihr, als Ergebnis von seiner Entscheidung. Миллионы африканцев. Sind Millionen von Afrikaner. Освободились от своих идолов, от своих бесов. Konnten sich befreien von ihren Dämonen, von ihren Idolen, also von Götzen. Приняли Иисуса Христа в свое сердце. Und haben Jesus Christus in ihr Herzen angenommen. И тысячи церквей образовалось. Und es sind tausende von Gemeinden entstanden. Слава Богу! Давайте мы прославим его. Gib ihm Gott eine große Ehre. Okay. Okay. Спасибо, Господь, за верных тебе людей. Danke, Herr, für die treuen Menschen. Знаешь, сначала ты даже не понимаешь, что тебе делать. Weißt du, zu Beginn begreifst du vielleicht nicht, was du tun sollst. Не понимаешь, с чего начинать, куда двигаться. Du weißt nicht, wo du anfangen sollst, wo du dich hinbewegen sollst. Когда ты услышал Божий призыв. Als du Gottes Ruf gehört hast. Но когда ты начинаешь молиться об этом. Aber wenn du darüber beginnst zu beten. То Бог начинает давать тебе стратегию. Dann beginnt Gott dir die Strategie zu geben. Четвертое. Das vierte. Бог благословляет те решения, Gott segnet diese Entscheidungen, которые прославляют Его. Die ihn ehren. Трудно поспорить, правда? Es ist schwer, dagegen jetzt anzugehen. Здесь мы прочитаем место Писания. Hier lesen wir eine Bibelstelle. 1 Коринфянам 10:31. Aus 1. Korinther 10:31. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Ob ihr esst oder trinkt oder was immer ihr sonst tut, alles sollte zur Ehre Gottes geschehen. Все делайте во славу Божию. Also ihr sollt alles zur Ehre Gottes machen. Давайте прочитаем вместе. Lass uns das gemeinsam lesen. Alles soll zur Ehre Gottes geschehen. 3-4. Alles soll zur Ehre Gottes geschehen. Все, что ты делаешь. Alles, was du tust. Спишь, ob du schläfst, ешь, ob du isst, работаешь, ob du arbeitest, учишься, ob du lernst, все, что ты делаешь, alles, was du tust. Скажи все. Sag mit mir alles. Alles. Alles. Alles. Alles. Все должно быть во славу Божию. Alles soll zur Ehre Gottes dienen. Потому что ты живешь для Его славы. Denn du lebst für seine Ehre. Он создал тебя для своей славы. Er hat dich zu seiner Ehre geschaffen. Аминь. Amen. Amen. Знаете, вот только Бог, Он видит полную картину нашей жизни. Wisst ihr, nur Gott alleine sieht das ganze Bild von unserem Leben. Наше прошлое, unsere Vergangenheit, наше настоящее, unsere Gegenwart, и наше будущее, und auch unsere Zukunft. И вот Господь, Он благословляет наши решения, und der Herr segnet unsere Entscheidungen, когда они совпадают с Его волей, wenn sie mit seinem Willen übereinstimmen. И наши решения, und unsere Entscheidung, они показывают, sie zeigen, чему мы отдаем свои предпочтения? Wen wir vorziehen. Да? Что нам дорого? Was ist für uns wertvoll? Mm-hmm. Und lieb. Но все ли наши желания или предпочтения угодно Богу? Sind denn alle unsere Wünsche und unsere Begehren, sind die, gefallen die alle Gott? Ну, мы знаем, что не всегда так бывает. Wir wissen, dass es nicht alles immer so ist. Но что же мне делать? Was soll ich denn tun? Если мне Божья воля не нравится. Wenn Gottes Wille mir nicht gefällt. Переживал кто-нибудь такое? Hat das jemand von euch schon erlebt? Я переживала. Ich schon. И не раз. Und nicht nur einmal. Знаете, мы не можем понять Божий замысел о нас до конца. Wisst ihr, wir können die Gottes Absichten für unser Leben nicht bis zum Ende oder bis zum Schluss begreifen. А когда ты что-то не понимаешь, und wenn du etwas nicht begreifst, тогда ну, сложно это принять. Dann ist es schwierig anzunehmen. Тут нужно доверие Господу. Da braucht man Vertrauen an Gott. Mhm. И ну, к тому же наша плоть, конечно, сопротивляется. Natürlich versucht unser Fleisch dagegen zu steuern. Ja. Я бы посоветовал в таком случае. Ich würde in diesem Fall euch einen Rat geben. Вспомнить. Euch zu erinnern. Что воля Божья. Dass der Wille Gottes. Она благая. Dass es gut ist. И совершенная. Vollkommen. Аминь. Аминь. Если ты не понимаешь ее сейчас. Wenn du sie jetzt in diesem Moment nicht verstehst. Но если ты примешь решение в пользу воли Божьей, aber wenn du die Entscheidung zugunsten vom Willen Gottes triffst, то потом ты увидишь, что это было лучше для тебя. Dann wirst du später sehen, dass es das Beste für dich war. Это дело доверия Богу. Das ist eine Sache, wo du an Gott vertrauen musst. Вы знаете, наша судьба. Wisst ihr, unser Schicksal? Вот все, что происходит с нами. Alles, was mit uns geschieht. Или будет происходить. Oder was mit uns geschehen wird. Находится в прямой зависимости от наших решений. Hängt in direkter Weise von unseren Entscheidungen ab. Твой выбор сегодня. Deine Wahl heute. Определит твое завтра. Wird dein morgen bestimmen. И то, что ты имеешь сегодня. Und das, was du heute hast. Это было результатом того, что ты решил вчера. Das ist das Ergebnis von deinen Entscheidungen von gestern. Okay. И мы читаем в Библии, Und wir lesen in der Bibel, что было много людей, es gab eine Menge von Menschen, которые поверили Богу, die an Gott geglaubt haben, приняли правильное решение в своей die haben жизни, richtige Entscheidungen in ihrem Leben getroffen, и их решение повлияло даже на ход истории. Und ihre Entscheidungen hat sogar den Lauf der Geschichte verändert und hat beeinflusst. Если мы посмотрим на Руф из книги Руф Библии, да? Zum Beispiel, wenn wir auf die Ruth schauen, das ist aus dem Buch Ruth. У нее был выбор. Sie hatte eine Wahl gehabt. Когда ее муж умер, als ihr Ehemann gestorben ist, возвратиться к своей родне, zurückzukehren zu ihrer Verwandtschaft, может быть, еще раз выйти замуж, vielleicht nochmal zu heiraten, быть обеспеченной, versorgt zu sein, или же отправиться вместе со своей свекровью в неизвестную страну, oder zusammen mit ihrer Schwiegermutter in ein unbekanntes Land zu gehen. Была и другая невестка Орфа, und es gab auch eine andere Schwiegertochter, die hieß Orfa. Который тоже был такой выбор. Die hatte auch diese Wahl gehabt. И давайте мы прочитаем. Lass uns mal lesen. Руф 1, 15 по 17 стих. Рут, das ist Kapitel 1, die Verse 15 bis 17. Ноэми сказала Руфе: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к богам своим. Возвратись и ты вслед за невесткой твоей». Но Руф сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя». Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою. Da forderte Naomi sie auf: Schau, deine Schwägerin kehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurück. Geh doch mit ihr. Aber Ruth erwiderte: Besteh nicht drauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich auch sterben und begraben werden. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Wenn ich dieses Versprechen nicht halte, soll der Herr mich hart bestrafen. Дай Бог всем невесткам таких свекрови, а с таким свекровим таких невесток. Gott möge jeder Schwiegermutter so eine Schwiegertochter schenken und jeder Schwiegertochter eine gute Schwiegermutter. Мы видим, что вот эти две молодые женщины, wir sehen, dass diese zwei junge Frauen, стояли перед выбором. Die standen vor der Entscheidung, vor der Wahl. Руф приняла одно решение, die Ruth hat eine Entscheidung getroffen, Орфа другое, und die Orfa die andere. Осуждал ли Бог Орфу за то, что она приняла свое решение? Hat denn Gott die Orfa verurteilt, weil sie ihre Entscheidung getroffen hat? Нет. Nein. Но мы читаем, что Руф стала прабабушкой Давида. Aber wir lesen, dass die Ruth Urgroßmutter vom David geworden ist. А значит, стала предком Иисуса Христа. Das heißt, die ist Vorfahre von Jesus geworden. А про Орфу мы ничего не знаем. Und über die Orfa wissen wir überhaupt gar nichts. Вот что на самом деле выбирали эти женщины? Was haben diese Frauen tatsächlich gewählt? Mhm. Ноэми говорит Руфе. Bitte? Ноэми говорит Руфе. Наоми sagte zu Ruth: Возвратись к своему народу. Kehr zu deinem Volk zurück. К своим богам. Zu deinen Göttern. Как и невестка твоя. So wie auch deine Schwägerin. Но Руфе отвечает: Aber die Ruth erwiderte. Народ твой будет моим народом. Dein Volk soll mein Volk sein. И твой Бог моим Богом. Und dein Gott mein Gott. Она выбрала всемогущего Бога. Sie hat einen allmächtigen Gott gewählt. И народ Ноэмини. Und das Volk von Naomi. И Бог благословил решение Руфи. Und Gott hat diese Entscheidungen von der Ruth gesegnet. Знаешь, если тебе приходится сегодня выбирать. Weißt du, wenn du heute vor der Wahl stehst. Этот мир с его богами, с его идолами. Diese Welt mit seinen Göttern, mit ihren Götzen. Или, может быть, Иисус с его народом, церковью. Oder vielleicht Jesus mit seinem Volk, mit seiner Gemeinde. Тогда сделай правильное решение. Dann treffe eine richtige Entscheidung. Вот мы читаем в Библии. Wir lesen so in der Bibel, что было также немало тех, dass es auch solche gab, которые приняли роковое решение. Nicht wenige, die ein schlechte Entscheidungen getroffen haben. И результаты от этого были плачевные. Und Resultate waren wirklich armselig beziehungsweise schwerwiegende Folgen. Ja, вот мы все знаем царя Соломона. Wir kennen alle den König Salomo. Из Библии. Aus der Bibel. Мы знаем, что это был очень могущественный царь. Wir wissen, dass es ein sehr mächtiger König war. Он был очень мудрый. Er war sehr weise. И он укрепил царство Израиля так, как никто и никогда ни до, ни после него. Und hat das Reich Gottes Israel so dermaßen gefestigt, wie nie jemand vor ihm zuvor und niemand danach. И у него был сын Руваам. Und er hatte einen Sohn Rehabeam, который должен был занять трон после него. Der seinen Thron nach seinem Tod einnehmen sollte. Mm-hmm. Also nehmen sollte. Да, и мы читаем, что еще при Соломоне были там какие-то такие недовольные люди. Und wir lesen, dass während der Zeit von Salomo irgendwelche unzufriedenen Leute gab. Знаете, такие люди, они везде есть и всегда, наверное, будут. Wisst ihr, solche Menschen gab's immer und die werden immer sein. И вот эти недовольные люди, und diese unzufriedenen Leute, приходят к Руваму, kommen zum Rehabeam, когда он должен был занять трон, als er bereit war, den Thron einzunehmen, и говорят ему, und sagen zu ihm, твой отец наложил на нас тяжкое иго. Dein Vater hat eine schwere Bürde auf uns gelegt. Облегчи его, и мы будем служить тебе. Du sollst es uns leichter machen, dann werden wir dir dienen. И что делает Руваам? Was macht der Rehabeam? Он идет советуется. Er geht und beratschlägt sich. Он стал советоваться. Er hat angefangen, sich Rat einzuholen. Со старцами. Zuerst mit den Ältesten, also mit älteren Menschen. Да, они еще служили при его отце Соломоне. Die haben noch bei seinem Vater Salomo gedient. И старцы ему говорят. Und die Ältesten sagen zu ihm, послушай их. Hör auf dein Volk. Облегчи их бремя. Erleichtere ihre Bürde. И они будут рабами тебе до конца твоих дней. Und sie werden deine Knechte bis zu deinem Lebensende. Но Руваам не послушал их. Aber Rehabeam hat nicht auf sie gehört. Он пошел советоваться со своими друзьями. Er ging und wollte Rat bei seinen Freunden einholen. У него тут амбиции взыграли. Что? Амбиции. Also, und seine Ambitionen waren größer als er. И он пошел советоваться с людьми, которые выросли вместе с ним. Und er ging zu den Menschen, die mit ihm zusammen aufgewachsen sind und wollte von denen Rat holen. И они ему сказали. Und sie sagten zu ihm. Скажи народу. Sag zu deinem Volk. Звучит-то как, да? So wie es hört sich schon so komisch an. Надменно. So hochnäsig. Скажи народу. Sag dem Volk. Отец мой наложил на вас тяжкое бремя. Mein Vater hat auf euch eine schwere Bürde gelegt. А я еще больше увеличу. Und ich werde es noch vergrößern. И вот Руваам принимает решение. Und so trifft der Rehabeam diese Entscheidung. Знаешь, когда тебе приходится принимать решение, weißt du, wenn du vor der Wahl stehst, eine Entscheidung zu treffen, тогда подумай о последствиях. Dann denke an die Folgen. Да. Потому что эти последствия, как правило, касаются не только нас самих. Denn diese Entscheidungen, diese Folgen betreffen oftmals nicht nur uns, но также окружающих людей, за которых мы несем ответственность. Sondern auch die Menschen in unserem Umfeld, für die wir auch Verantwortung tragen. И вот царь Руваам имел два совета на выбор. Und so hat der König Rehabeam zwei Entscheidungen oder zwei Ratschläge gehabt. Послушать старцев, auf die Ältesten zu hören, которые служили еще при его отце, die noch seinem Vater gedient haben. У него был такой мудрый отец. Der hat so einen weisen Vater gehabt. Это был такой пример для подражания. Das war so ein Vorbild zum Nachahmen. Вот были старцы. Es gab die Ältesten. Были друзья. Es gab die Freunde. Которые советовали ему. Die ihm Ratschläge gegeben haben. Что определило его решение? Was hat seine Entscheidung bestimmt? Гордость. Stolz. И глупость. Und Dummheit. Он принимает роковое решение. Er trifft eine schwerwiegende Entscheidung, которое развалило царство. Die dann das Reich zerstört hat. И привело к гражданской войне. Und hat zu einem Bürgerkrieg geführt. Все, что строил его отец Соломон. Alles, was sein Vater Salomo gebaut hat davor. Просто вот коту под хвост. Ist alles einfach kaputt geworden. Вот просто все alles сломалось. Kaputt gemacht. Es ist alles auseinandergebrochen. Это печально. Das ist sehr traurig. Это страшно. Das ist schrecklich. Одно решение. Eine Entscheidung. Я хочу сегодня поговорить о последствиях наших решений. Ich möchte heute über die Folgen von unseren Entscheidungen reden. Вот вспомни ситуации. Erinnere dich an die Situationen, когда ты сделал решение, als du eine Entscheidung getroffen hast, и твоя жизнь радикально изменилась. Und dein Leben hat sich radikal verändert. Ты колебался. Du hast hin und her geschwankt. Решение было непростым. Die Entscheidung war nicht einfach. Да, был риск. Ja, es gab ein Risiko. Но ты принял решение. Aber du hast eine Entscheidung getroffen. А что было бы, если бы ты принял другое решение? Was wäre aber geworden, wenn du andere Entscheidung getroffen hättest? Хорошо, если это было верным, да, твое решение. Es ist gut, wenn deine Entscheidung richtig war. Но разве не было в твоей жизни таких ситуаций, которые ты жалел? Aber gab es denn in deinem Leben keine Entscheidungen, wo du bereut hast? Да, наверняка у каждого из нас такие есть. Wahrscheinlich bei jedem von uns. И знаете, в нашей жизни in unserem Leben, бывают такие периоды, gibt es solche Perioden, когда кажется, что все дымится, wo man denkt, es ist alles einfach um dich, ja, es bricht alles auseinander um dich. Да, и вот знаете, одни проблемы за другим, одни за другими. Ein Problem nach der anderen. Да, и ты уже как бы ты уже не знаешь, куда от них деваться. Und du weißt nicht, wie du die losbekommst. И могут возникнуть такие мысли. Und es können solche Gedanken aufkommen. Все бросить. Alles hinzuschmeißen. Или, может быть, тащить дальше. Oder vielleicht weiter zu schleppen. Вот есть решения. Es gibt Entscheidungen, которые могут либо созидать твою жизнь, вот кирпичик за кирпичиком. Die entweder dein Leben aufbauen, ein Steinchen nach dem anderen. Или те решения, которые могут разрушить все, что ты строил. Oder die Entscheidungen, die alles zerstören können, was du davor gebaut hast. Выбор есть всегда. Die Wahl ist immer da. Выбор есть всегда. Die Wahl ist immer da. И всегда будут последствия. Und es wird immer Folgen geben. Я знаю людей, ich kenne Menschen, которых Бог призвал к служению. Die Gott zu einem Dienst berufen hat. У них было призвание. Sie hatten eine Berufung. Знаете, у них был успех. Sie hatten Erfolg. У них было помазание. Sie hatten die Salbung auf sich. Они двигались. Sie gingen vorwärts. Да, и вот шли, пусть медленно, но в гору. Sie gingen vielleicht langsam, aber doch bergauf. Но им показалось, что это слишком медленно. Aber es ist so für sie gekommen, dass als ob es zu langsam ist. Хочу быстрее. Ich will schneller. У меня есть Божье слово. Ich habe Wort Gottes. У меня есть призвание. Ich habe eine Berufung. У меня есть помазание, успех. Ich habe Salbung, ich habe Erfolg. Значит, Бог благоволит ко мне. Dann heißt das, dass Gott mir gut gestimmt ist. Знаете, люди иногда меряют Божье благоволение своим успехом. Weißt ihr, manchmal messen die Menschen ihr Erfolg mit der Gunst Gottes. Mm-hmm. И вот как мы слышали недавно в проповеди, wir haben vor kurzem in der Predigt gehört, что путь между помазанием и царствованием, dass der Weg zwischen Salbung und Herrschaft лежит через долину смирения. Liegt dazwischen ein Tal der Demut. Долина смирения. Teil der Demut. Но это не популярно. Aber das ist nicht populär. Это не популярно. Das ist nicht populär. Любовь популярна. Liebe ist populär. Какие еще долины смирения? Was für Täler der Demut? У нас права человека. Wir haben doch Menschenrechte. Личное достоинство. Wir haben doch Menschenwürde. Мое личное пространство, в конце концов. Und schlussendlich mein persönlicher Raum. Да не надо мне этих долин. Ich brauche diese Täler nicht. Okay. Okay. И вы знаете, человек принимает неверное решение. Und dann trifft der Mensch eine falsche Entscheidung. Хотя у него есть слово от Бога. Obwohl ein Wort von Gott hat. Хотя у него есть помазание. Obwohl eine Salbung auf sich hat. Но он не ждет указания от Господа. Aber wartet nicht auf die Weisungen von dem Herrn. И он действует из своих собственных побуждений. Und handelt nach seinen eigenen Wünschen. Да. Он еще не дошел до того поворота. Ist noch nicht bis zu dieser Abbiegung gekommen. Где Бог поведет его к своей славе. Wo Gott ihn zu seiner Ehre, zu seiner Herrlichkeit bringen wird. И он сворачивает с этого пути. Und biegt von diesem Weg ab. И обходит вот эту долину смирения. Und umgeht diesen Tal der Demut. И попадает в ловушку, он gerät in eine Falle, которую дьявол уже давно приготовил для него. Der Teufel hat schon längst diese Falle für ihn vorbereitet. И вот все разрушено. Und jetzt ist alles zerstört. Ни служения, kein Dienst, ни успеха, kein Erfolg, ни помазания, keine Salbung, ни царства, kein Reich mehr. Только руины и чувство вины. Nur die Ruinen und Schuldgefühle. Ну, Бог, ты же сказал. Gott, du hast doch gesagt. Ты же обещал. Du hast doch versprochen. У меня же есть твое слово. Ich habe doch dein Wort. Как так случилось? Wie kam dazu? Знаете, вот тот путь или решение, wisst ihr, dieser Weg oder diese Entscheidung, который кажется тебе наиболее легким или даже логичным, was für dich als logisch erscheint oder leicht erscheint, не является таким на самом деле. Ist nicht tatsächlich so, wie es ist. Поэтому я говорю, советуйся с Богом. Deswegen sage ich dir, du sollst bei Gott Rat einholen. Давайте мы посмотрим еще на двух царей. Lass uns noch mal auf zwei Könige mal schauen. Саул и Давид. Очень хороший пример. Der Saul und der David sind zwei gute Beispiele. Вот смотрите, когда Бог избрал Саула царем. Schaut ihr, als Gott den Saul zum König gekrönt hat, у него были черты характера, der hat Charaktereigenschaften, он был ответственным, er war verantwortungsvoll, усердным, der war fleißig. Помните, он ослиц искал, которые потерялись. Könnt ihr euch erinnern, er hat nach den Eselinnen gesucht, die verloren gegangen sind. Несколько дней. Ein paar Tage. Он был смиренным. Er war demütig. Прислушался к советам других. Und er hat den Rat der anderen befolgt. Он послушался совета слуги. Er hat den Rat von einem Knecht gehört. Отправиться к пророку Самуилу. Zu dem Propheten Samuel zu gehen. И спросить про ослиц. Und über die Eselinnen zu fragen. Саул верил пророку Самуилу. Saul glaubte an den Propheten Samuel. И прислушался к его советам. Und hat seine Ratschläge befolgt. Знаете, он даже изменился духовно. Wisst ihr, der hat sich sogar geistlich verändert. Когда Дух Святой сошел на него. Als der Heilige Geist auf ihn kam. И он стал пророчествовать. Er fing an zu weiszusagen. Он прощал тех, кто критиковал его. Er hat denen vergeben, die ihn kritisiert haben. Он был человеком по сердцу Божьему. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. И Бог был с ним. Und Gott war mit ihm. И Бог его благословлял. Und Gott hat ihn gesegnet. Но что случилось потом? Aber was passierte dann? А потом случилась власть. Dann passierte es, dass er zur Macht gekommen ist. И долина смирения. Und das Tal der Demut, которую Саул не прошел. Dass der Saul nicht geschafft hat. И вот со временем он развил в себе другие качества. Und mit der Zeit hat er andere Charaktereigenschaften in sich weiterentwickelt. Он стал деспотом. Er wurde zu einem Despoten. Он стал нетерпеливым. Er wurde ungeduldig. Непослушным. Ungehorsam. Он перестал доверять Богу. Er hat aufgehört, Gott zu vertrauen. Он забыл, кому он служит. Er hat vergessen, wem er dient. Но давайте посмотрим, что случилось после того памятного сражения Давида с Голиафом. Lass uns mal schauen, was ist passiert nach diesem bekannten Fall von David und der Goliath. Да. Как повел себя Саул и как Давид? Wie hat sich der Saul verhalten und der David? После победы Давида, nach dem Sieg von David, вместо того, чтобы прославить Бога, anstatt Gott zu preisen, Саул начал завидовать. Hat der Saul angefangen, ihn zu beneiden. Мы читаем в Библии. Und wir lesen in der Bibel, что он огорчился, когда услышал, как народ восхваляет Давида. Dass er sogar traurig geworden ist, als er gehört hat, dass das Volk den David gepriesen hat. Знаете, вот тут бы ему понять. Und hier sollte er eigentlich verstehen. Эй, старина, ты завидуешь? Hey, Alter, tust du mich beneiden? Ты завидуешь? Hey Mann, du bist neidisch geworden. Покайся перед Богом. Du sollst Buße tun vom Herrn. Но Саул этого не сделал. Aber der Saul hat das nicht gemacht. Он не принес вот эту зависть перед Богом. Er hat diesen Neid vor Gott nicht gebracht. Mm-hmm. Он начал отстаивать свою власть. Er hat begonnen, seine Macht für sich zu einzustehen dafür. Только уже без Бога. Aber schon ohne Gott. Знаете, я вот думаю. Wisst ihr, ich denke mir, что вот до этого момента bis zu diesem Moment, у него, вот, у Саула, все-таки был какой-то шанс что-то исправить. Hätte der Saul doch eine Möglichkeit, etwas zu korrigieren. Я думаю, что Бог даже не допустил вот этих злых духов к нему, которые его мучили. Ich denke, der Herr hätte diese bösen Geister nicht zugelassen, dass sie ihn quälen. Знаете, мало того, что Саул был непослушным. Wisst ihr, das ist, es ist schon genug, dass er auf Gott nicht gehört hat. Мало того, что он наплевал на слова пророка Самуила. Es ist nicht genug, dass er auf die Worte vom Propheten Samuel gehört hat. Вот Бог даже пожалел, что он его избрал. Aber Gott hat sogar bereut, dass er ihn erwählt hat. Но Саул, он все больше и больше усугублял свое падение. Aber der Saul hat selber sich in die Ruin getrieben. Noch mehr und noch mehr. Зачем мне долина смирения? Я уже царь. Wozu brauche ich das Tal der Demut? Ich bin doch schon ein König. Знаете, Библия говорит просто вот золотые слова. Wisst ihr, die Bibel sagt einfach nur goldene Worte. Если вы не знали, что написано в Библии, wisst ihr, wenn ihr das nicht gewusst habt, dass das in der Bibel steht? Если вы думаете, что просто поговорка, wenn ihr denkt, dass es bloß ein Sprichwort ist, знайте, что это из Библии, dann bitte wisst, dass es aus der Bibel ist. Кто думает, что он стоит? Wer denkt, dass er steht? Берегись, чтобы не упасть. Pass auf, dass du nicht fällst. Итак, also, Голиаф побежден Давидом. Der Goliath ist besiegt durch David. Все его хвалят. Alle rühmen ihn. Он герой. Er ist ein Held. И Давид знает, что он помазан на царство. Und der David weiß, dass er gesalbt ist auf die Königherrschaft. Он слышал слова Бога от Самуила. Er hat die Worte Gottes von dem Propheten Samuel gehört. Он знает, что Бог к нему благоволит. Er weiß, dass Gott seine Gunst ihm erweist. Знаете, тут может крышу просто-запросто снести. Wisst ihr, man kann wirklich dabei Kopf verlieren. Да? Давид еще и молодой. Und der David ist noch jung dabei. Но как он поступает? Aber wie handelt er? Знаете, он не подошел к Саулу. Wisst ihr, er ging nicht zum Saul. Вот так вот, не хлопал его так по плечу. Und hat nicht so getätschelt an der Schulter. И не сказал ему, слушай, подвинься. Und hat nicht zu ihm gesagt, hör zu, rutsch mal. Теперь я царь. Jetzt bin ich doch der König. Теперь трон мой. Jetzt gehört der Thron mir. Нет, Давид так не поступил. Nein, der David hat nicht so gehandelt. Потому что он еще не получил указания от Господа. Weil er noch keine Anweisungen von Gott bekommen hat. Он знал, что он помазан на царство. Er wusste, dass er gesalbt ist auf die Königherrschaft. Но он не получил указания от Бога. Aber er hat noch keine Anweisungen von dem Herrn. Знаете, когда ему сватали принцессу, wisst ihr, als er eine Prinzessin zur Frau bekommen hätte sollen, да, он отказывался даже. Er hat sogar das nicht gewollt. Да, он говорит, легко ли быть зятем царя? Er hat gesagt, ist das denn so einfach, ein Schwiegersohn von einem König zu sein? Тем более быть царем. Und noch dazu ein König zu sein. Понимаете, Давид, он видел не только преимущество положения. Sieht ihr, dass der David nicht nur bloß die Vorteile von der Königherrschaft gesehen hat? Он также понимал ответственность. Dabei hat er auch noch die Verantwortung gewusst. И Давид, он не принимал поспешных решений. Und der David hat keine voreiligen Entscheidungen getroffen. Он советовался с Богом. Er hat vorher auf Gott gehört. Конечно, мы читаем в Библии. Natürlich lesen wir in der Bibel. Что у Давида тоже были неправильные решения. Dass der David auch falsche Entscheidungen getroffen hat. И последствия были тоже очень страшные. Und auch die Folgen waren sehr schwerwiegend. Помните Версавию хотя бы, да? Erinnert euch einfach an die Bezeba. Но вот что Давид отличал от Саула? Aber was unterschied David von Saul? Давид, он сохранил смиренное сердце перед Богом. David hat ein demütiges Herz vor dem Herrn bewahrt. Он мог признавать свои ошибки. Er konnte seine Fehler zugeben. Он мог каяться перед Богом. Er konnte Buße tun vor Gott. Поверьте. Glaub mir, что Бог будет проверять каждого из нас. Dass Gott jeden von uns prüfen wird. На смирение. Auf Demut. Каждый из нас пройдет вот эту долину смирения. Jeder wird von uns diesen Tal der Demut durchgehen müssen. Он проведет и тебя, и меня. Er wird dich und mich da durchführen. И через огонь. Durchs Feuer auch. И через воду. Und durch das Wasser. И через медные трубы. Und durch andere Prüfungen. Auf Stolz Amen. Zum Beispiel. Amen. Amen. Amen. И вы знаете, среди многих людей в Библии. Und wisst ihr, unter vielen Menschen in der Bibel. Вот Саул, он почему-то вызывает во мне наибольшее сожаление. Der Saul bringt mir so am meisten das Gefühl, dass ich ihn bemitleide. Потому что такие перспективы. Weil er solche Perspektiven hatte. Да, но он не прошел через долину смирения. Aber er schaffte nicht, durch diesen Tal der Demut zu gehen. Мы просто видим. Wir sehen einfach одно неверное решение за другие. Eine falsche Entscheidung nach der anderen. Одно за другие. Eine nach der anderen. Так хочется крикнуть: «Да стой же, что ж ты делаешь?» Man möchte einfach nur ausschreien und sagen: «Hey, stopp, was machst du denn?» Одно за другие. Eine Entscheidung nach der anderen. А потом падение. Und dann kommt der Fall. Но Давид принимает другое решение. Aber der David trifft eine andere Entscheidung. Давайте прочитаем из 100-го псалма, 2-3 стих. Lass uns mal aus dem Psalm 101 die Verse 2 und 3 lesen. Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребные. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Ich möchte aufrichtig und weise regieren. Komm und hilf mir doch dabei. An meinem Hof soll nur geschehen, was ich vor dir verantworten kann. Auf gottlose Vorhaben lasse ich mich niemals ein. Ich hasse es, wenn Menschen deine Gebote missachten. Mir selbst soll das niemand nachsagen können. Вот Давид, он оставался до конца своих дней человеком по сердцу Божьему. Der David blieb bis zu seinem Ende, seinem Lebensende, ein Mann vom Herzen Gottes. И он никогда не забывал, кому он служит. Und er hat nie vergessen, wem er dient. Кому он принадлежит. Wem er gehört. Вот что же ищет Бог в наших сердцах? Was sucht denn Gott in unseren Herzen? Вот как смотрит человек? Wie sieht der Mensch? По положению. Es sieht nach deinem Status. По одежке. Wie du gekleidet bist. По диплому. Oder nach dem Diplom. Но Бог не так. Aber Gott handelt nicht so. Знаете, Бог, он не измеряет нашу голову. Weißt du, Gott misst nicht unser Kopf. Чтобы понять, насколько ты умный и сообразительный. Um zu verstehen, wie klug du bist und wie du alle Dinge gut aufnehmen kannst. Бог не измеряет наши мышцы. Gott misst nicht unsere Muskeln. Чтобы знать, какой ты сильный, какой ты мужественный. Um zu erkennen, ob du mutig oder stark bist. Бог измеряет наше сердце. Der Herr misst unser Herz. Чтобы понять, насколько ты можешь вместить его. Um zu begreifen, inwieweit du ihn in dein Herz reinpacken kannst. Насколько ты способен следовать за его решениями. Wie fähig du bist, seinen Entscheidungen zu folgen. Давайте мы встанем и помолимся. Lass uns bitte aufstehen und beten. Прими сегодня решение. Treffe heute eine Entscheidung. Как Давид жить непорочно? Wie David zu leben. Rein ohne Fehler. Проси у него мудрости. Bitte um Weisheit vor ihm. Советуйся с ним. Und beratschlage dich mit Gott. Не спеши действовать, пока ты не получишь от Бога направление. Sei nicht so schnell und handle erst dann, wenn du Weisungen von Gott bekommen hast. Дорогой Господь, Lieber Herr, Ты призвал нас. Du hast uns berufen. Ты вывел нас из этого мира. Du hast uns aus dieser Welt hinausgebracht. Ты дал нам привилегию. Du hast uns Privileg gegeben. Жить в Твоем присутствии. In deiner Gegenwart zu leben. Завеса разорвалась. Und der Vorhang ist zerrissen. И теперь каждый может войти в Твое присутствие. Jetzt kann jeder in deine Gegenwart reinkommen. И оставаться в Нем. Und dort zu bleiben. Ты дал нам Своё Слово. Du hast uns dein Wort gegeben. Ты дал нам помазание. Du hast uns deine Salbung gegeben. Твой Святой Дух, Он учит и направляет нас. Und dein Heiliger Geist, er lehrt uns und führt uns. Ты открыл нам все возможности. Du hast uns alle Möglichkeiten offengelegt. Господь, помоги нам принять Твое Слово. Herr, helfe uns, dein Wort anzunehmen. Помоги нам никогда не забывать, перед кем мы ходим. Helfe uns, niemals zu vergessen, vor wem wir wandeln. Чтобы наша любовь, она изо дня в день росла к Тебе. Damit unsere Liebe Tag für Tag zu Dir wächst. Дай нам Твою мудрость. Gib uns deine Weisheit. Веди нас по Твоим путям, Господь. Führe uns auf deinen Wegen, Herr. И когда мы будем стоять перед нашими решениями, und wenn wir vor unseren Entscheidungen stehen, дай нам способность услышать Тебя. Gib uns die Fähigkeit, auf dich hören zu können. Дай нам способность следовать за Твоей волей. Gib uns die Fähigkeit, deinem Willen nachzufolgen. Доверять Тебе, Господь. Dir zu vertrauen, Herr. Когда мы ничего не понимаем, что происходит с нами. Wenn wir nicht verstehen, was mit uns so alles geschieht. Мы прославляем Твое имя. Wir preisen deinen Namen, Herr. Прославляем Тебя, Господь. Wir preisen dich, mein Herr. Изменяй, Господь, нашу жизнь. Verändere unser Leben. Хотим светить для Тебя. Wir wollen leuchten für dich. Хотим жить в том призвании, которое Ты нам дал. Wir wollen in der Berufung leben, was du uns gegeben hast. Мы выбираем сегодня смирение. Wir wählen heute Demut. Мы выбираем сегодня Твою волю. Wir wählen heute deinen Willen. Мы выбираем свой непорочный путь. Wir wählen einen sauberen, reinen Weg. Мы выбираем сегодня Твою волю, Господь. Wir wählen heute deinen Willen, Herr. И благодарим Тебя, Und wir danken dir, что Ты даешь силу, dass du die Kraft gibst. За Твой Святой Дух. Danke dir für deinen Heiligen Geist. Посвящаемся, даемся Тебе. Wir geben uns dir hin, Herr. А Ты прославься через нас. Und du sollst zur Ehre kommen durch uns. Аминь. Amen. Аминь. Аминь.